Es ist so, dass diese Nazis, die in den 30er Jahren uniformiert durch die Straßen Santiagos marschierten, ihre Märsche, Trommeln und Lieder ertönen ließen, inmitten eines Fahnenwaldes aus der alten Heimat, wie sie mit offener Brust kämpften, als Waffe vorwiegend ihre Fäuste und die Spangen ihrer Koppel gebrauchten, auf denen der Blitz, das Abzeichen der SS, des germanischen Nazismus, wiedergegeben war, anfingen, meine Bewunderung zu wecken. Hier gab es keine Falschheit. Dies waren auch Helden wie mein Freund Jason, wie er, aufrecht, männlich, mutig und bereit, das Leben für einen Traum hinzugeben, für ein Ideal. Ihre Lieder verkündeten, dass der brudermordende Klassenkampf, auf den sich der alles atomisierende Marxismus aufbaut, eine böse Erinnerung von gestern sein werde, denn sie strebten danach, in einem einzigen Volk den Sohn des Palastes und den der Werkstatt zu vereinigen. Um dies zu erreichen, waren sie bereit, das Leben zu opfern, wenn der Anlass dazu gegeben sei. Wenn ich an diese Lieder denke, fallen mir auch wieder die Melodien ein und ich kann nicht umhin, diese leise zu summen, während ich diese Zeilen schreibe, im Chile des Jahres 1983, das ich kaum wiedererkenne, das mir beinahe wie ein feindliches Land vorkommt, wie ein Vaterland ohne Ideale, ohne Ziel, materialisiert, verarmt in der Seele der Generationen, jede Tradition vergessend, ebenso wie alle männliche Tapferkeit. Und mit der Erinnerung kommen die Tränen, wie sie in die Augen der alten Kämpfer kommen, wenn die Zeiten des Ruhmes, der Träume und der Hoffnungen wieder aufleben, auch die der Symbole und Kampfeslieder. Ja, diese Jugend war das Beste, das Chile jemals gehabt hat. Sie kam aus allen Gegenden dieses langen Landes, vereinigte die Söhne aus den Palästen und der Werkstätten, denn der brudermordende Klassenkampf war überwunden, verschmolzen auf dem Amboss eines anderen Lebens. Und so wurde dem Genie Nicolás Palacios zwar unbewusst, aber doch eine stolze Huldigung dargebracht, denn seine chilenische Rasse entstand endlich in einer feinen, edlen Verquickung, dank dem Geist aus einem fernen Zentrum und doch nicht außerhalb dieser Welt, aus dem Herzen der Erde, aus Deutschland, einer Nation, die so viel zu tun hatte mit unserer Geschichte. Wenn Hitler nicht gewesen wäre, nichts von alledem hätte möglich werden können, an keinem Ort der Welt. Und die Truppen der Sturmabteilungen sangen: Wenn der Geist gesund ist und der Körper auch, muss es eine Illusion geben, gibt es eine Frau. Seien wir bereit, unser Leben zu opfern, wenn der Anlass dazu gegeben ist. Es war so, dass die Falange, die wirkliche, bestehend aus jungen Chilenen, ihren Eid gehalten und ihr Leben gegeben hat, wenngleich dies, wie stets, nicht der gegebene Anlass war. Sie glaubten, mit ihrem Blut Chile retten zu können. Hat es das? Meine Götter, wer erinnert sich heute noch an diese 60 Jungen, diese Nazis, die vor 45 Jahren ihr Leben gaben, um Chile zu retten, die rücksichtslos hingemordet wurden, so als ob gegen sie die verbrecherische Raserei der ganzen Hölle losgebrochen sei? Der Herr der Finsternis hat ein Wunder in diesem gemarterten Land nicht gestattet, in dieser mystischen und heiligen Heimat. Er hat auch nicht anders in der übrigen Welt gegen diejenigen gehandelt, die versucht hatten, zu dem goldenen Zeitalter der Götter zurückzukehren. Die chilenischen Märtyrer glaubten, ihr Blut für die Rettung ihres Vaterlandes zu geben, und sie gingen in diesem Glauben, waren sich dessen so sicher. Doch nichts davon war geschehen, natürlich. Es blieb nur die Schmach. Ich wiederhole, dass ich nicht derjenige bin, dazu ausersehen, diese schreckliche Geschichte nachzuerzählen. Doch wer sollte dies sonst tun? Wer denkt daran, dass die Ehre Treue heißt? Wer hat den Mut, darüber zu schreiben? Wer erinnert dies noch? Obwohl mich nur das Mystische fesselt und ich mich nur darauf konzentrieren möchte, wie ich schon sagte, kann ich doch nicht umhin, einige menschliche Details hervorzuheben, allzu menschliche, um so in das Mysterium einiger Menschenleben, einiger Männer einzudringen. Das Massaker des 5. September 1938, als man die Jungen, die sich in der Universität von Chile und im Gebäude der Arbeiterversicherung ergeben hatten, weil sie betrogen und verraten worden waren, denn sie waren bereit, ihr Leben in aufrichtigem Kampf zu opfern und zudem auf Unterstützung durch Verstärkung der regulären Heerestruppen warteten, kaltblütig ermordete, bedeutete für mich eine solche Erschütterung, die mich bewog, mich den Nazis anzuschließen. Hier sind meine wirklichen Kameraden geopfert worden, ebenso die Kameraden Jasons. Sie haben an die Treue geglaubt, an die männlichen Werte, an eine geliebte Frau, die Heimat und an einen höheren Gott, an ein himmlisches Leben. Wie verschieden ist dies alles doch von dem Zusammengehen linker und obskurer Marxisten, freimaurerischen Sozialismus, Kapitalismus, der Kirche, die nie ein Wort darüber verloren hat, die Mörder zu verdammen, auch nicht zu diesem grausigen Verbrechen. Hier hat es keine internationalen Agenten unter falschen Namen und verdächtigen Identitäten gegeben. Die Namen der Gefallenen sowie der noch am Leben gebliebenen waren ihre eigenen Namen, an die sich heute niemand mehr erinnert. Nicht einmal jene versprengten Gruppen, die sich Nationalisten nennen und es vorziehen, Lieder anderer Breitengrade zu singen, weil ihnen unsere unbekannt sind. Es ist ein sehr chilenisches Drama, das dieses rückgratlosen Vaterlandes der Ohnmächte, des Vergessens oder Verabscheuens aller echten Überlieferungen, alles Großen, das ihm gehören könnte, seiner reinsten und mutigsten Kinder. Es erniedrigt alles, was hervortritt, es erschrickt vor jeder Größe, vor jeder wahren Überlegenheit, vor jeder Treue zu einem Ideal. Doch einmal in unserer Geschichte war dies nicht so, konnte es nicht so sein, weil diese jungen Nazis eine andere Welt geschaffen hatten und nach oben drängten, das Große, Bessere und Wahre bewundernd. Es fand eine völlige Umgestaltung unserer Wesensart statt. Es hätte endlich die Rasse, die auf dem Amboss eines besseren Lebens verschmolz, eines anderen Lebens bringen können. Daher bin ich auch der Einzige, der ihrer gedenkt und sie im Herzen trägt, denn ich gehöre weiterhin zu dieser anderen Welt und habe, wie sie, hier nichts zu schaffen, denn zusammen gehören wir dem Universum der geopferten Helden im Herzen des Planeten Erde an den Grenzen des Landes des Herrn der Finsternis und des Chaos an.